Nicht immer ist das Verhältnis von Mensch und Natur so innig wie bei diesen indigenen Völkern am Pazifik. Aber auch dort, wo es weniger offensichtlich scheint, ist die Verbindung enger, als manche glauben mögen. Studien zufolge gibt es einen mittlerweile auch messbaren Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und der Psyche. Menschen sind gesünder, je mehr um sie herum zirpt, zwitschert und wächst. Auf einen einfachen Nenner gebracht, lautet die Schlussfolgerung: Je mehr Natur, desto mehr Wohlbefinden. Untersuchungen von mehr als 30.000 Menschen in ganz Europa zeigen jedenfalls, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen Vogelvielfalt und Zufriedenheit besteht. Der Zusammenhang ist sogar so stark, dass dies selbst höhere Einkommen aufwiegen kann. So hat man festgestellt, dass 10% mehr Vogelarten in einer Region genauso viel bringen für die Lebenszufriedenheit wie 10% mehr Einkommen. Nicht nur Geld macht also glücklich, lautet die logische Schlussfolgerung, sondern auch Artenvielfalt. Welche Wirkung die Natur auf unsere Psyche entfaltet, hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt. Ohne großflächige Untersuchungen anzuführen, lässt sich doch mit einiger Sicherheit feststellen, dass Spaziergänge in Parks, an Flüssen, durch Felder, Wiesen und Wälder für die meisten von uns in der Hochzeit der Pandemie ein dringend benötigter Ausgleich und Rettungsanker waren. Vielleicht haben wir hier sogar deutlicher denn je gespürt, wie sehr wir für unser Wohlbefinden auf all das angewiesen sind. In einer Zeit, als ablenkende Alternativen ausblieben und verwehrt waren, galt auf andere und besondere Weise der Rousseau zugeschriebene Leitspruch »Retour à la nature« als Remedur und Rezeptur, die unfreiwillige Gefangenschaft und Zurückhaltung psychisch durchzustehen. Es wäre schön, wenn die Gewohnheit des regelmäßigen Treffens zu Spaziergängen statt zu Bier oder Wein, obwohl auch dagegen nichts einzuwenden ist, über die Pandemie hinaus erhalten bliebe.